Ausländischen Medien berichteten am 4. und 5. März über die Antwort des Sprechers des Außenministeriums der TVRK auf die Frage des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass in den USA es wieder behauptet wird, dass Nordkorea wieder zum Terrorsponsor bestimmt werden solle. Die russische Nachrichtenagentur TASS, der zentrale Fernsehsender und die Internet-Homepages Fan Chi Wang, Zung Go Wang und Dong Bai Wang in China, der iranische Fernsehsender Press, die Zeitung Ocean News Point und die Fernsehsender ND und Zee News in Indien und die Internet-Homepage des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo meldeten es unter anderem mit der Schlagzeilen wie »Korea warnt die US-Administration davor«, dass die USA teuer zahlen würden, wenn sie die TVRK wieder zum Terrorsponsor bestimmen, die Antwort des Sprechers des TVRK-Außenministeriums.